Transparenz für die Ohren. Wunderbar. Dann begrüße ich zur Landesvorstandssitzung Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland am 12.10. Sitzungsbeginn ist 20.36 Uhr. Anwesend ist der Harald, die Marie, der Masch, der Dennis, der Stahlrabe, der Bernd und die Marco, das bin ich. Der Ralf hat sich entschuldigt, der verkehrsbedingt kommt er wahrscheinlich nicht vor 9 Uhr hier rein. Beschlussfähig sind wir. Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 28. September. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Dann ist das einstimmig angenommen und dann sind wir schon bei den Berichten, den Tätigkeitsberichten. Dennis. Ja, ich habe einen Stammtisch besucht, ich habe Briefe geschrieben, ich war bei der Sprechstunde dabei. Die LGS hatte ich jetzt in den letzten 2 Wochen, glaube ich, nicht betreut oder irgendetwas gemacht. Das bin ich nicht zugekommen. Und dann waren da noch 2 Sachen, die irgendwie größer waren. Mist, ja, ich hätte mich vorbereiten sollen, das hier auf jeden Fall einzutragen. Ja, ach so, ja, und dann gibt es ja jetzt, wo ich jetzt Telefonate zum LPT habe ich versucht zu führen, aber das war jetzt nicht so ganz erfolgreich. Ja. Okay, wenn dir noch was einfällt, sag Bescheid. Ja, so ein paar Mumble-Termine, aber ansonsten das, was man jetzt irgendwie zeitlich geschafft hat. Mehr war bei mir jetzt in den letzten 2 Wochen nicht drin, was mich ein bisschen geärgert hat. Zumindest postmäßig habe ich ein bisschen was gemacht. Okay, danke Dennis. Fragen und Anmerkungen machen wir wie immer zum Schluss nach Vorstellung aller Tätigkeitsberichte. Dann wäre der Anru dran, der ist aber nicht da. Dann haben wir den Harald. Jo, also ich war bei den LAFO-NÖ-Sitzungen dabei. Ich habe Stammtische in Bochum und Dortmund besucht, war auf den KV-Vorstandssitzungen in Duisburg und Witten und bei den KMV in Dortmund, in Düsseldorf und Minden-Lübbecke und habe da jeweils auch Versammlungsämter übernommen, Sitzungsleitung bzw. Wahlleitung. Dann habe ich Mumble-Sitzungen unter anderem AGÖA und im Rhein-Erft-Kreis hier in Mumble mitgemacht und auch noch so ein paar andere, die aber jetzt nicht so wichtig sind für NRW. Dann habe ich heute durch eine Anfrage von Hermi diese Wiki-Seite, die ich hier reingeschrieben habe, aktualisiert, weil da waren noch ein paar Kreisverbände drin, die mittlerweile aufgelöst worden sind. Müsste jetzt so aktuell sein. Bitte mal reingucken, ob euch noch was auffällt. Und dann natürlich Ticketbearbeitung und Mails. Danke, Harald. Masch? Ja, bei mir gab es in den letzten 2 Wochen ausschließlich Standard. LAFO-NÖ-Sitzung, Tickets, E-Mails, Telefonate, PolGF, Mumble und Sprechstunde. Das war's. Danke, Bernd. Schatzmeisterclub am heiligen gestern, genau, länger. Angefangen, das, was ich machen kann, Rechenschaftsbericht für das Jahr 2016, Planung für 2018 angefangen, ein paar Tickets und ein bisschen Tralala. Okay, danke. Der Ralf kommt, wie gesagt, später. Dann haben wir den Stahlraben. Ja, ist eingetragen, ein paar Tickets, ein bisschen Schatzmeisterkram, ein paar Überweisungen, das Übliche, nicht viel. Dankeschön, Marie. Jo, auch das, was drin steht. Also ich war bei der LAFO-Sprechstunde und ein bisschen RT, ansonsten war ruhig. Okay, danke. Ja, dann noch zu mir. Ich habe auch eigentlich nur so ein bisschen Tickets und Umläufe gemacht, war bei der LAFO-Sprechstunde. Ansonsten habe ich mich im Rahmen meiner Beauftragung um den LPT, um die Orga des LPTs, die Wiki-Seite und so weiter gemacht. Gibt es Fragen oder Anmerkungen aus dem Zuhörerraum? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir als nächstes Berichte Statistik. Kann da jemand was zu sagen? Ich sehe hier eingetragen Stadtsparkasse Mülheim 18.873 Euro, Sparkasse Düsseldorf 7.047, Sparkasse Düsseldorf, Renditekonto 239.985 und auf dem Sparbuch in Düsseldorf 10.003 Euro. Wenn es da keine weiteren Anmerkungen gibt, aktuelle Mitgliederzahlen werden sicherlich vom Ralf noch nachgetragen. Dann hätten wir als nächstes die Termine. Da hat jemand eingetragen, 13.10. Kandidatenmampe, 20 Uhr. Das betrifft den Bundesparteitag, richtig? Ja, das ist richtig. Ich habe eine Anfrage bekommen vom Ride of Pali, der hat Dienstag war das, glaube ich, war so, auch ein Mumble zum Satzungsänderungsantrag 003 aufgenommen und mir die Datei geschickt. Das kann man sich auch im Krenis nachhören. Ich denke, dass er die anderen Mumbles auch aufzeichnet und sobald er mir die schickt, spätestens dann am Wochenende, sind die auch im Krenis. Dann haben wir den Bundesparteitag am 21. und 22.10. in Regensburg. Und als nächsten Termin am 2. am 3. Dezember unser Landesparteitag in Herne. Dazu gibt es eine Wiki-Seite und eine Unterseite mit Informationen. Und da hatte ich die Tage auch eine E-Mail umgeschickt, würde das hier aber in diesem Kreis auch noch gerne kurz erwähnen. Entschuldigung. Wir haben da eine Besonderheit, was die Übernachtung angeht. Man kann dort im Haus sehr günstig übernachten für 30 Euro pro Nacht im Einzelzimmer. Die Abrechnung erfolgt allerdings zusammen mit Halle und sonstigen Kosten über den Landesverband. Deshalb brauchen wir eine verbindliche Anmeldung und auch eure Kohle bis zum 20. November. Auf der Infoseite findet ihr alle Details dazu. Wenn ihr Fragen habt oder so, könnt ihr mich auch immer ansprechen. Haben wir sonst noch Termine? Ja, bis zur nächsten Vorstandssitzung sollte die Verhandlung zur Sperrklauselfrage in Münster stattgefunden haben. Ich habe das genaue Datum jetzt nicht im Kopf. 24. Also, ich habe das gerade eingetragen, das kommt jetzt gleich als nächster Punkt. Okay. Genau, da haben wir nämlich den Workflow seit der letzten Sitzung. Unter anderem haben wir hier mal noch die Sperrklauselklage. Wolltest du auch noch was dazu sagen, Harald? Meines Wissens nach werden unter anderem Daniel und ein paar andere dahin gehen, um das live mitzuerleben. Und das ist allerdings ein Vorverhandlungstermin, wo es, glaube ich, in erster Linie darum geht, ob das jetzt von den ganzen Anträgen, die gestellt worden sind, korrekt ist und ob das eben dann tatsächlich in die weitere Verhandlung geht. So, wenn ich dazu sagen darf, das habe ich so nicht interpretiert. Allerdings wird es zu diesem Verhandlungstermin im Termin noch kein Urteil und keine Entscheidung geben, ob das jetzt ausschließlich Vorverhandlung ist oder vielleicht Beratung, aus der folgend dann vielleicht schon ein Urteil offline ergehen kann, bleibt mal dahingestellt. Also da es der erste Termin ist und dieses Verwaltungsgericht eigentlich immer so vorgeht, dass sie im ersten Termin darüber verhandeln, sind ja mehrere Klagen, die dort quasi gebündelt werden. Und dann sprechen die erstmal sozusagen, ob die formal alle richtig sind und welche richtig sind und welche sie annehmen. Okay, sehe niemanden im Sprechenraum. Dann würde ich einfach mal weitermachen. Anträge an den LAVO hatten wir keine. Umlauf natürlich abgestimmt. Genau. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung geht aber auch relativ schnell. Wir haben mit Ticket Nummer 259, 008, 010 und 011 sowie Ticket Nummer 259247 und 259372, 1, 2, 3, 4, 5 neue Mitglieder aufgenommen. Und wir haben Hermi, Piratenschlumpf und den Daniel mit der Akkreditierung auf dem nächsten Landesparteitag beauftragt mit Ticket Nummer 259513. Das war's. Dann wären wir schon im Bereich Sonstiges. Ich habe zwei Tickets einfach mal hier reingepackt. Ich weiß nicht, ob wir die heute in Gänze besprechen können. Es sind keine Anträge, aber es sind Dinge, wo man uns befragt oder wo wir vielleicht aktiv werden müssen. Die Frage wäre jetzt, liebe Kollegen, wenn wir hier so viele Aachener haben, die über ihr Büro sprechen wollen, ob wir das vielleicht vorziehen? Ich dafür, ja. Können wir tun, ja. Okay, dann Harald, du hast das eingetragen mit Aachen. Magst du da auch Ja, was zu hat sagen? irgendjemand reinkopiert, 269, und der Gunther von Hain wird da gerade was zu sagen, bitte in den Sprechenraum kommen. Ja, hallo. Hallo. Ich habe, also die Ticketnummer ist 257939. Ich hatte da beginnend vor einem Monat mehrere E-Mails hingeschrieben für die Details. Wir haben jetzt ein festes Angebot mit einem unterschriftsreifen Mietvertrag für ein Lokal in Aachen in der Wilhelmstraße, Ecke Lothringer Straße. Das ist von der Lage super, räumlich für uns geeignet und bezahlbar. Die Wilhelmstraße ist die am meisten befahrene Straße in Aachen. Wir hätten auch die Möglichkeit, da eine Außenwerbung zu benutzen. Also da hängt eine, müsste man nur halt nur die Deko ändern. Und wir hatten ja ein Büro bis vor einem Jahr, das uns leider gekündigt worden ist. Und seitdem suchen wir, und das war irgendwie alles total schwierig und lästig und blöd. Und jetzt haben wir endlich was gefunden und würden halt den Vorstand bitten, das entsprechend zu unterschreiben, weil wir hier nur ein VKV sind. Die Daten sind so, dass das 310 Euro kalt kostet, inklusive Mehrwertsteuer. Das ist leider eine Staffelmiete. Das heißt, in 5 Jahren wird es irgendwie teuer, aber ob was in 5 Jahren passiert, schauen wir mal. Jetzt auf jeden Fall wäre das für uns extrem hilfreich. Dazu kommen halt noch Nebenkosten, und Strom und Gas müssen wir selber Verträge abschließen. Internet wird einer von uns spenden. Das heißt, zu diesen 310 kommen wahrscheinlich nochmal so 150 Euro plus minus dazu. Kaution wären 3 Kaltmieten, also 930 Euro. Das Angebot ist, dass wir im Prinzip, sobald das unterschrieben ist, den Schlüssel bekommen, die Mietzahlung aber erst am 1.12. startet, weil wir ein paar Schönheitsreparaturen selber machen müssen. Und ich habe denen gesagt, also da wollen wir halt währenddessen nicht die Miete zahlen, dann haben sie das vorgeschlagen, was ich sehr schön finde. Und wir haben, weil jetzt mit Sicherheit das gleich um das Geld gehen wird, eine Runde mal hier gemacht, wo wir uns getroffen haben, wo Leute auf Zettel geschrieben haben, was sie gedenken, monatlich zu spenden für das Büro, und haben das dann in eine Kiste geschmissen, und da kam angeblich raus 530 Euro monatliche Spende plus Internet. Ich meine, okay, das sind halt Zusagen, das ist kein echtes Geld, aber immerhin. Und weiterhin ist meine Spende, die ich bis jetzt in Höhe von 110 Euro regelmäßig mache, noch nicht mal dabei gewesen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir das aus dem VKV-Mitgliedern vollständig selbst finanzieren können. Aber halt, wir eure Unterschrift brauchen, wie das so üblich ist. Und damit das halt insbesondere mit den ganzen Strom- und Gasverträgen halt entsprechend schnell genug gemacht werden kann, wäre das halt schön, wenn ihr das möglichst schnell voranbringen könnt. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Geschäftsordnung ist mit irgendwie einer unterschreibt, 5 unterschreiben, Umlaufbeschluss, keine Ahnung. Aber der Mietvertrag ist als PDF in diesen E-Mails zu dieser Ticketnummer dabei. Bitte ausdrucken, unterschreiben, zurück an die Objektverwaltung bzw. an mich. Und dann war's das. Und jetzt höre ich mal auf zu reden, ihr habt bestimmt noch Fragen. Sagst du einmal gerade fürs Protokoll kurz noch die Ticketnummer? 257939. Danke. Ich sehe jetzt noch keine Wortmeldung. Vorstand? Ja, dann. Ja, danke, dann mache ich mal den Ausschlag. Und siehe, es geht noch nicht mal ums Geld. Ich war gestern, wie schon erwähnt, in der Sitzung der Schatzmeister. Und dort wurde natürlich verstärkt oder fast ausschließlich über Geld gesprochen. Und tatsächlich hört man von den Landesverbänden Land auf, Land ab, dass die sich entweder A, wie wir, verkleinern, also das heißt also ihre Struktur, ihre Kostenstruktur straffen, sprich also Sachen über Bord werfen oder schlicht billiger werden. Andere wollen ihre Landesgeschäftsstellen aufgeben nach Prüfung, um Kosten zu sparen und um auch hier schlanker zu werden. Und ihr mietet jetzt eine neue, und ihr wollt jetzt für euch, für Aachen, alleine eine Geschäftsstelle anmieten. Ich frage einfach mal, warum braucht ihr unbedingt eine Geschäftsstelle? Und damit wir uns gleich richtig verstehen von Anfang an, das ist kein persönlicher Vorwurf, das geht nicht gegen irgendwelche Leute, gegen Verbände oder VKVs oder sonst was, sondern das sind rein, nach meiner Auffassung, rein Fragen, denke ich mal, die man bei so einer Sache auch stellen sollte und stellen muss. Nein, kein Problem. Also wir haben in Aachen eine halbwegs große Zahl von Aktiven, die fast ausschließlich in der Kommunalpolitik aktiv sind. Wir haben auch von der Stadt eine Fraktionsgeschäftsstelle. Die ist aber in einem grauen Verwaltungsgebäudeflur, wo sich absolut niemand hin verirrt und wir haben null Außenwirkung. Als wir früher so ein Büro hatten, sind einfach mal Leute vorbeigekommen, weil wir da rumsaßen und die haben uns Dinge gefragt. Und das haben wir im Moment nicht mehr und uns gelingt es halt viel schwerer, jetzt neue Mitglieder zu finden oder neue Interessenten oder überhaupt nur eine gewisse Außenwirkung zu erzeugen. Außerdem ist es so, dass wir schon gelegentlich Parteisachen aus dem Fraktionsbüro machen, was eigentlich nicht so gedacht ist. Und eigentlich wollten wir das immer so getrennt halten. Also wir hatten ja zum Beispiel auch im Wahlkampf hier so Plakate hier gelagert. Soll man ja eigentlich nicht so tun. Wir bräuchten einfach für diese Aktivitäten irgendeine Form von Ort. Reicht das? Ja, da weiß ich nicht. Also dann musst du wissen, ob das reicht. Was waren denn eure Wahlergebnisse der Bundestagswahl und Landtagswahl, bevor ich selber nachschlage? Ich glaube, Landtagswahl 1,6%, wo 0,9 irgendwas der Bundesschnitt war. Und jetzt war es, glaube ich, 0,6%, wo 0,4%. Also in beiden Fällen schwach, aber jeweils 50% besser als so der Schnitt. Also ich denke auch, gerade Aachen ist halt nach wie vor eine der Hochburgen der Piraten. Und wenn die Piraten wirklich viele Aktivitäten machen, ist auch so ein Anlaufpunkt sehr hilfreich. Ich war bei der Eröffnung des neuen Büros, das die Witten da gerade eröffnet haben, und war so richtig beeindruckt. Es waren 35 Leute da eine Stunde nach Beginn und es kamen ständig welche und gingen. In den 2,5 Stunden, die ich da war, waren bestimmt über 60 Leute dort gewesen und wirklich aus allen möglichen NGOs, aus anderen Parteien. Also da merkt man, da ist so eine Piratenpartei wirklich mit in dem Mainstream eben sozusagen des Geschehens. Und ich denke, die Aachener haben da auch eine Chance, das vergleichbar hinzukriegen. Ja, da hat sich der Harald vorgedrängelt. Marsch, du hattest dich zu Wort gemeldet. Ja, eine Frage, die der Bernd wahrscheinlich am besten beantworten können wird. Ich hoffe, er kann es jetzt beantworten. Spendenzusagen sind kein verfügbares Geld. Das hast du eben selber schon gesagt. Ist das VKV-Budget ausreichend dafür, dass man ein paar Monate plus einer möglichen Kündigungsphase, die im Mietvertrag mit 3 Monaten beschrieben ist, bezahlbar sind? Sprich, kann man auch, wenn vorläufig keine Spenden reinkommen, eine vertragliche Vereinbarung bedienen und für den Fall, dass keine oder nicht ausreichend Spenden reinkommen, eventuell dann zur Not kündigen? Das könnte der Bernd hoffentlich beantworten. Ja, definiere ein paar Monate. Naja, ich sage jetzt mal, wir haben in dem Vertrag 3 Monate Kündigungsfrist. Ich nenne jetzt einfach mal, ist das Aachener Budget hinreichend, also um 6 Monate Miete zahlen zu können? Stand heute. Jetzt muss ich erstmal die Zahlen nochmal gucken. Also da würde dich schon die Kaution aus der Kurve schlagen. Nein, eindeutig nein. Dann nochmal eine Frage. Ich hatte ja in den verschiedenen Mails zu dem Ticket auch gefragt, dass wir mal einen Stand von einem VKV-Konto erfahren, weil ich das ja nicht weiß. Also der letzte Stand, den ich habe, ist 2000 Euro knapp, plus minus. Müsste ich jetzt nochmal den Kleinkram hinten reingucken. Das Problem ist weniger das Budget als vielmehr die Tatsache, dass in den Folgejahren nichts mehr dazukommt. Also das, was bisher über Parteienfinanzierung gelaufen ist, kannst du vergessen, da wird nichts mehr. Zumindest mal die nächsten Jahre nicht. Das heißt also im Prinzip, das, was du jetzt hast, ist das, womit du im Prinzip, oder und was du natürlich auch an Mitgliedsbeiträgen und so weiter, das ist völlig klar, aber das ist ja eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, ist das, womit du die nächsten Jahre auskommen musst. Ja, das ist der Stand der Dinge. Ja, ja, was natürlich gemacht werden kann, ist, dass einfach sachgebundene Spende jetzt geleistet wird. Dann geht das ja auf das Konto und ist auch nur für die Mietzahlung. Und wenn da aus irgendeinem Grund das nicht zustande kommt, muss das zurücküberwiesen werden. Also ich möchte euch das ungern kaputt machen. Ich weiß, der Harald hat da völlig recht. Ich war ja nun auch schon ein paar Mal in Aachen. Ich weiß, dass ihr da sehr engagiert seid. Ich kenne auch die alte Geschäftsstelle. Und ich weiß, dass Aachen einer tatsächlich auch noch eine der Hochburg und vor allen Dingen eine aktiven Hochburg der Piraten in NRW ist. So. Und ich möchte euch das ungern kaputt machen. Aus Kosten, also aus Budgetgründen. Wenn allerdings ein Budget nicht da ist, ist es nicht da. Ja, da kann Aachen auch nicht anders behandelt werden als jeder andere KV, VKV oder sonst irgend sowas. Harald hat recht, das wäre ein Weg, zum Beispiel diese zugesagten Spenden quasi im Vorab zu überweisen monatlich, sodass quasi ein Mietbudget in Anführungszeichen zweckgebunden logischerweise, auch da hat Harald recht, ein Mietbudget quasi im Vorab bereitstünde. So, und das würde zur Folge haben, dass wenn diese Spenden nicht mehr kämen, aus irgendwelchen Gründen, dass dann natürlich sehr schnell auch Konsequenzen in Bezug auf irgendein Mietobjekt gemacht werden müssten. Ja, also es ist natürlich klar, dass wir das selbst zahlen müssen. Das ist ja logisch. Diese Spendensammelaktion haben wir auch vor nicht allzu langer Zeit gemacht. Das ist irgendwie 2-3 Wochen her gewesen. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Leute tatsächlich schon angefangen haben zu spenden. Ich nehme es an, nur zum kleineren Teil. Ich will nur sagen, dass die Problematik ist ja völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe halt nach diesem VKV-Stand gefragt und leider habe ich keine Antwort bekommen. Ich kann halt auch nur an dem Moment anfangen zu reagieren, wo ich die Information bekomme. Und wenn ich die heute erst bekomme, kann ich den Leuten natürlich nicht sagen, ihr hättet gestern gespendet haben sollen. Wir werden natürlich klar versuchen, das Geld jetzt reinzukriegen, aber ich kann dir auch versichern, dass natürlich die Bereitschaft tatsächlich zu spenden auch halt anders ist, wenn wir mal eine klare Aussage bekommen. Die Leute wollen natürlich auch nicht gerne das Geld irgendwo hinüberweisen und dem hinterher nachrennen, wenn es dann halt nicht passiert, wie alle. Deswegen kann ich nur sagen, ja, das kriegen wir hin. Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen. Also ich bin hier mit dem Gutter zusammen im Fraktionsraum der Piraten hier im Rathaus und wir brauchen, also mein Name ist Margit Fallot, auf Twitter unter Feuerzinte aktiv. Wir brauchen schon für unsere ganzen Parteiaktivitäten einen Raum jenseits des Rathauses. Es ist auch so, dass man schon im Rathaus selbst misstrauisch beobachtet, dass wir hier Wahlkampfvorbereitungen machen und andere Dinge, die eigentlich nur die Partei betreffen. Das Büro brauchen wir dringend. Wir haben auch nicht nur einmal abgefragt, ob denn jetzt wirklich auch die Bereitschaft besteht, zu spenden. Wir haben das bereits mehrfach abgefragt, weil wir natürlich unter uns auch sehr sicher sein wollen, dass die Kohle zusammenkommt. Und von daher habe ich persönlich nicht den geringsten Zweifel, dass wir das Geld zusammenkriegen. Ja. Ich würde mich natürlich jetzt sehr freuen und glaube auch für viele andere hier sprechen zu können, wenn wir tatsächlich von euch eine gewisse Unterstützung bekämen. Also jetzt nicht finanzielle, sondern halt die entsprechende organisatorische, weil wir ja nur ein VKV sind. Ja, ja. Also ich würde das auch sehr begrüßen, ähnlich wie Harald. Oh, Bernd, ich habe dir gerade deine WM weggenommen, dann sprich du, ich hänge mich hinten dran. Ja, du hattest gerade schon angefangen. Ich war nur ein bisschen zu spät. Also nur ganz kurz auf Margret. Leute, also ich habe gerade gesagt, ich möchte das gerne möglich machen, weil mir sind die Umstände sehr wohl bekannt. So, und wir werden auch sehen, dass wir das möglich machen können. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also sorry, wir haben auch nicht, die Idee ist auch nicht, jetzt VKVs oder aktive Piraten im Regen stehen zu lassen. Was? Ja, jetzt habe ich auch gekaut. Wunderbar. Also natürlich würde ich das sehr begrüßen, wenn es funktionieren würde. Ich denke, wir haben die Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, dass es in Aachen alles wunderbar geklappt hat mit den Zusagen, auch mit der alten Geschäftsstelle. Es ist ein Lösungsweg formuliert worden, der da lautet, wenn vorlaufend sachbezogene Spenden einlaufen, kann das gemacht werden. Der Bernd hat eben circa 2.000 Euro Bestand an Budget genannt. Das würde ja zumindest, was die Kaltmiete anbetrifft, 3 Monatsmieten Vorlauf decken, sprich die Kündigungsdauer. Insofern wären wir bei Eingang von Spenden, die eine einmalige einen Monat Miete decken würden, auf der sicheren Seite, wenn wir denn genau aufpassen. Und das wäre der Weg. Hältst du das für gangbar, Gunfried? Kurzfristig die Spenden dann tatsächlich, ich will mal sagen, einzusammeln, sprich überweisen zu lassen, so dass wir dann zum Beispiel in 7 bis 10 Tagen von Seiten des Landesvorstands eine Entscheidung treffen können. Können wir machen, kann ich versuchen. Also mir wäre es trotzdem halt so schnell, wie es möglich ist, schon lieber, weil wir müssen ja, also ihr müsst ja einmal den Vertrag erst unterschreiben, aber dann müssen wir auch Verträge überhaupt machen mit Strom und Wasser. Und dann werdet ihr natürlich auch erst machen wollen, mit Strom und Gas, werdet ihr nur erst machen wollen, wenn ihr einen unterschriebenen Mietvertrag habt. Und erst dann, wenn wir halt auch Strom und Gas haben, können wir sinnvoll da anfangen zu renovieren. Das heißt, es hat sowieso eine natürliche Verzögerung. Wenn wir halt dann noch immer vorher 10 Tage warten, wird es halt alles immer blöder. Aber wenn ihr drauf beschwert, dann sage ich das, dann sagt mir einfach, so und so viel Geld muss bis so und so viel eingegangen sein, dann gucke ich, wie ich das hinkriege. Ich würde sagen, ihr macht das einfach genau mit dieser Liste, die ihr gemacht habt. Eine Mail bittet die Leute jetzt zu überweisen, entweder morgen oder Anfang nächster Woche. Dann kriegen wir es auch hin, dass Anfang nächster Woche der Vertrag dann unterschrieben wird. Harald, darf ich dich bitten, auch eine Wortmeldung zu machen? Ja, Entschuldigung. Ich hatte mich da auch einmal kurz zu Wort gemeldet, weil ich fragen wollte, also ich meine, wie gesagt, es dauert ja, wir müssen also 3 Vorstandsmitglieder müssen den unterschreiben. Wir haben jetzt auch, ich habe jetzt noch nicht ins Ticket geguckt, aber so ja auch noch keinen richtigen Antrag, der müsste auch noch formuliert werden. Doch, der steht unten drin im Ticket. Ist er schon drin, okay. Wie sehr pressiert das denn? Kann das Objekt euch da jetzt noch durch die Lappen gehen, wenn sich das jetzt noch ein bisschen rauszögert? Eher unwahrscheinlich. Es kann sich höchstens die Stimmung verschlechtern. Die Sache ist die, in dem Vertrag steht, dass die Mietzahlung am 1.12. startet. Also insofern habt ihr da sowieso Zeit. Und im Prinzip können wir rein, sobald das unterschrieben ist und die Kaution gezahlt ist. Das heißt, wir würden einfach kostenlose Zeit gewinnen, beziehungsweise umgekehrt geht die uns verloren, wenn wir das halt nicht unterschreiben. Das wäre halt einfach total doof. Okay, jetzt war, glaube ich, der Bernd nochmal und dann der Masch. Ja, vielen Dank. Also ich nur der Vollständigkeit halber, ich gehe mal davon aus, dass die Kaution nicht von diesen Spenden zu sagen irgendwie betroffen ist, sondern dass das quasi LV-Sache ist. Kaution ist halt Kaution, die gibt's dann halt auch zurück. Das wäre auch okay. Einfach nur zwei Daten, so der Vollständigkeit halber. Wie viel Spendenzusagen, also wie viele Leute haben eigentlich Spendenzusagen gegeben? Und B, kannst du mal zumindest mal 2 Sätze über das Objekt selber erzählen? Also wie groß, wie viel Zimmer oder so, wie viele Räume, keine Ahnung, was man so erzählen möchte. Okay, also das Objekt selber, das ist ein Ladenlokal mit großem Schaufenster und Eingang in der Mitte. Das hat einen mehr oder weniger quadratischen Raum von, ich weiß nicht was, 25, 28 Quadratmetern. Dann hat es dahinter einen kleinen Raum, mit einer Toilette, einem Waschbecken und ein bisschen Platz, um ein Sofa hinzustellen. Und dann haben wir noch eins tiefer einen Kellerraum. Das oberirdisch soll irgendwie sowas wie 37 Quadratmeter haben und liegt, wie gesagt, an einer relativ viel befahrenen Straße in einer Wohngegend mit irgendwie netten Kneipen und Cafés in der Nähe. Also jetzt nicht so Einkaufszonen, Fußgängerzonen, aber schon eine durchaus gute, sichtbare Lage. Und wie viele Leute waren da, Margret, als der? Ich denke acht oder zehn. Ja. Also du warst jedenfalls noch nicht dabei. Genau, also dann irgendwie noch 9 bis 11 Leute haben da Zusagen gemacht. In wahrscheinlich sehr unterschiedlicher Höhe waren halt auch ein paar Studenten dabei mit wenig Geld, aber ja. Masch. Ja, danke, Drago. Frage noch, wie hoch wird ungefähr der Renovierungsaufwand sein, finanziell bezogen, also auf, in finanzieller Weise, und geht das dann auch vom Budget? Renovierungsaufwand ist, soweit ich weiß, im Prinzip nur Streichen und Spachteln. Wenn wir das machen können, es könnte sein, dass wir für die Außenwerbung nochmal Geld ausgeben. Ich gehe davon aus, dass das nur Sinn hat, wenn wir das einfach mal schlichtweg selbst machen und bei euch als Sachspender einreichen, weil das nochmal über den Landesverband, das dauert ja alles viel zu lang, ist ja total sinnlos. Also gehe ich davon aus, dass ihr damit nichts am Hut habt. Okay, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. DM? Du nochmal? Ja, doch. Okay. Es existiert ja ein ausformulierter Antrag. Kann man den noch umformulieren zu einem, ich sag mal, bedingten Antrag, dass die Spendeneingänge stattgefunden haben? Damit möchte ich die Sache vereinfachen und beschleunigen, damit wir jetzt einen Beschluss treffen können, der aber auf den Bedingungen basiert, damit wir das nicht irgendwie in 5 Tagen nochmal im Umlauf beschließen müssen und Zeit verlieren. Das wäre eine schöne, schnelle Möglichkeit. Von mir aus gerne. Ich weiß nicht genau, welche Formulierung du dann gerne haben willst, sondern formuliere die gerne selber, aber da habe ich kein Problem damit. Ja, das müssten wir nur jetzt und hier machen, weil wenn wir jetzt und hier beschließen wollen, muss das ja umformuliert sein. Also da reicht der schlichte Nebensatz, sobald XY Euro an sachbezogener Spende eingegangen ist. Liebe Kollegen, sagt ihr mal was dazu? Ja. Ich war jetzt gerade woanders. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage. Liegt diese Spenderliste oder Spendenzusagenliste, liegt die vor? Ist sie irgendwie im Ticket mit dran? Die Liste, nicht nur die Gesamtsumme. Wir hatten da nur Zettel eingeschmissen. Ich weiß nicht, welcher Zettel von wem stammt. Das war auch der Sinn davon, dass das anonym sein sollte. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wir hatten das eigentlich anonym veranstaltet, damit nur ja jeder sagt, wie viel er wirklich geben kann und keiner sich veranlasst fühlt, eine größere Summe zu nennen, als er nachher wirklich bringen kann. Das war der Sinn der anonymen Angaben. Wenn ich das noch sagen kann, ihr müsst ja bitte bedenken, dass wir 3 Ratsleute haben, die auch durch ihre Sitzungsgelder, die ja nicht so ganz gering sind, sich doch bisher immer veranlasst gesehen haben, tüchtig zuzuschießen und zu spenden. Das ist ja eine andere Situation, als wenn man es jetzt mit einer Gruppe zu tun hat, die keinerlei Einnahmen hat. Ja, und ich möchte noch betonen, also beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, für das letzte Büro 2370 Euro Kaution, die ja auch zurückgeflossen ist, die halt auch nicht aus dem VKV kam, sondern auf dem Landesverband, weil, wie schon gesagt wurde, Kaution ist ja Kaution. Das heißt, wenn wir jetzt auf dem VKV-Konto 2000 Euro haben, für nur Miete und nicht Kaution, reicht das ja schon mal ein paar Tage. Also ich sehe das jetzt echt nicht so kritisch. Ich meine, ich verstehe, dass ihr vorsichtig seid, aber hier jetzt sehe ich echt das Problem nicht wirklich. Also ich sag's ohne WM jetzt mal ganz kurz. Also ja, mag ja sein, aber da kriegst du noch nicht mal ein Jahr von die Bude bezahlt. So, und ein halbes Jahr ist schnell rum und dann müsstest du im Prinzip im halben Jahr wieder die Sachen packen. Also das soll man jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, sorry. Und wir machen alles möglich, glaubt mal. Also wir versuchen. Ja, ich sehe auch, dass der Bertram auch aus Aachen im Sprechenraum ist. Ich weiß jetzt nicht, möglicherweise will er dazu, kann er dazu noch was beitragen? Habe ich jetzt keine Ahnung. Er sitzt jetzt nicht neben mir. Wenn ich darf. Na klar. Okay, also ich würde ganz einfach dem Formulierungsvorschlag zustimmen und das ganz genauso handhaben, wie Marsch das vorgeschlagen hat, und fertig ist es. Müsste ich halt nur wissen, was XY überhaupt sein soll. Das ist ja bis jetzt nicht gesagt worden. Also mein Vorschlag wäre, in Anbetracht des bestehenden Budgets mit XY einfach jetzt mal die Zahl 500 reinzusetzen, meinetwegen auch Kaltmiete plus Nebenkosten, dann wären wir bei knapp 400, damit könnte ich umgehen. Also da ja die Spendenzusage in Höhe von 500 so und so viel Euro war, sollten wir ruhig 500 Euro sagen, das muss ja möglich sein, dass die Leute das bezahlen. Okay, ich habe jetzt gerade mal den Antrag in Zeile 124 reinkopiert, jetzt noch ohne die Umformulierung. Also ich hatte eben auch Wortmeldungen hier gemacht, was vielleicht noch ein Punkt ist, der allgemein für die Erlebnisse im gesamten Land in den bei den Kommunalpiraten auch wichtig ist. In Aachen hat es 3 Kommunalpiraten gegeben, die von ihrem Mandat zurückgetreten sind, beziehungsweise die eben sozusagen auch ihre Aufgaben dann weitergegeben haben. Und das ist tatsächlich der einzige Kommunalverband, wo das bisher immer gut gelaufen ist, ohne dass jemand weggegangen ist mit seinem Mandat irgendwie als einzelner Abgeordneter oder in einer anderen Fraktion dann sein Mandat mitgenommen hat. Also auch da sind die Aachener vorbildlich. Ja, das stimmt ja nicht ganz. Wir haben ja nicht nur 3 Mandate, sondern wir haben ja, weiß ich nicht mehr, 9 oder 10 Mandate geholt bei der Kommunalwahl in der gesamten Städteregion. Und das Büro vertritt ja die gesamte Städteregion, also den ganzen VKV, nicht nur die Stadt Aachen. Da ist uns tatsächlich einer abhandengekommen. Aber mal abgesehen davon, haben wir halt eben alle Mandate ansonsten behalten und die sind weitergegeben worden, das stimmt. Ich habe jetzt hier nochmal den Marsch und danach den Bernd. Ich glaube, das hat sich dann überholt, was ich wollte. Ich denke, wir haben Konsens gefunden und wir haben einen gangbaren Weg und sollten den jetzt umsetzen. Ja, aber der Antrag sieht jetzt noch nicht so richtig fertig aus. Bernd? Ja, ich muss leider Gottes nochmal nachfragen. Es tut mir leid. Also nochmal, wir versuchen, was möglich ist, um das irgendwie möglich zu machen. So, und ja, und auch ich weiß, das hat sich sogar bis nach Kerpen rumgesprochen, was Aachen leistet. Das weiß ich auch schon seit ein paar Jahren. Alles gut von daher. So, was geht, machen wir auch. Und ich denke, ich bin zumindest jemand, der versucht, Dinge zu ermöglichen, als Dinge zu verhindern und kaputt zu schlagen. So. Nichtsdestotrotz habe ich nur noch mal eine Frage. 8 oder 9 Leute in unterschiedlicher Höhe Spendenzusagen gegeben haben. Und die jetzt auch, sagen wir mal, Spenden zweckgebunden und so weiter, quasi vorschüssig, ja. Das heißt also, die Miete quasi uns vorab überweisen und dass wir quasi aus diesen zweckgebundenen Spenden die Miete bezahlen können. Was passiert denn oder was würde denn dann passieren? Ich denke, darüber habt ihr euch ja auch Gedanken gemacht oder das zumindest auch mal erörtert. Was würde denn passieren, wenn zum Beispiel einer ausfällt oder 2 oder aus welchen Gründen auch immer? Also sprich, dass die Summe von jetzt, sagen wir mal 500 Euro, dann nicht mehr oder nicht mehr ganz erreicht werden würde. Was für eine Situation hätten wir denn dann? Oder wie wäre denn dann zu verfahren? Ja, sorry, aber das klingt jetzt echt nicht nach ermöglichen. Wie soll ich dir das denn jetzt garantieren? Also das haben wir vor 6 Jahren genauso schon mit dem alten Büro gehabt, eine riesen Bedenkenträgerei. Haben wir ewig lang kämpfen müssen, bis der Vorstand das unterschrieben hat, wollte x Garantien haben. Ich kann nicht für andere Leute garantieren. Es ist doch vollkommen klar, wenn das Geld nicht reinkommt, dann kündigt ihr das, ihr seid der Vertragsteilnehmer. Die Kündigungsfrist ist kurz, die Kaution kriegt ihr sowieso wieder, es sind 2.000 Euro auf dem Konto. Also das klingt jetzt für mich nicht nach ermöglichen. Was soll ich ihr denn noch garantieren? Es ging nicht um Garantien, Entschuldigung. Wenn ich mich kurz einmischen darf. Also es besteht natürlich die Möglichkeit, so eine Art Controlling dieses Bezahl- oder Spendenvorgangs hier bei uns zu machen. Wir haben ja im Grunde genommen auch eine Gruppe, die oder eine Arbeitsgemeinschaft, die sich um solche Sachen kümmern kann und die theoretisch auch betriebsbereit ist, um solche Aufgaben zu übernehmen, die halt eben sozusagen, also quasi im Vorfeld halt eben sicherstellen kann, dass zumindest das alles auf dem Radar bleibt und dass sich auch auf unserer Seite jemand drum kümmert und dass nicht also an dem Zettelkasten, in den anonymen Zettel eingeworfen wurden, endet, sondern dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Dafür würde ich mich verwenden, dass das halt eben dann in die Wege geleitet wird und dann ab der nächsten Woche halt eben also quasi als so eine Art Monitoring hier intern zur Verfügung stellt und wie immer und üblich natürlich dann auch transparent ist. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Ich lese jetzt einfach mal den Antrag vor, wie wir ihn jetzt formuliert haben. Der Landesverband mietet das Büro in der Wilhelmstraße 85 in 520708. Die Adresse habe ich mir gerade aus dem Mietvertrag rausgepickt. Für den VKV Aachen an, sobald 500 Euro zweckgebundene Spenden für diese Mietsache auf dem Konto des Landesverbandes eingegangen sind. Die Mietdauer ist unbefristet, die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Die Finanzierung erfolgt dauerhaft durch Spenden an den VKV Aachen. Spendenzusagen liegen vor. Leider kein aktueller Stand des VKV-Kontos. Okay, das können wir jetzt rausnehmen, weil es ist jetzt ja eigentlich, hat sich das erledigt. Sollen wir das jetzt so abstimmen, liebe Kollegen? Ja. Ja, gerne. Für euch Aachener da unten ist die Formulierung so okay, ja? Da unten. Ja, okay. Ihr da oben. Okay, dann stimmen wir das doch einfach mal ab. Harald. Dafür. Marie. Dafür. Marsch. Dafür. Dennis. Dafür. Starrabe. Dafür. Bernd. Dafür. Und ich bin auch dafür. Dann haben wir das einstimmig beschlossen. Ich danke euch für die Informationen. Ja, ihr seid doch besser als euer Ruf. Ja, super Lob. Sehr Bertram, gut gemacht. Nur eine ganz kleine Bitte oder Vorschlag. Ich weiß nicht, wie lange ihr normalerweise braucht, die Unterschriften, die ihr braucht, da draufzusetzen. Wenn das bei euch immer ein bisschen länger dauert, könnt ihr eventuell schon damit anfangen und das erst losschicken, wenn das Geld auch da ist und nicht anfangen, Unterschriften zu sammeln, wenn das Geld da ist, damit es schneller geht. Müsst ihr, falls das sinnvoll euch erscheint. Ja, das war auch mein Gedanke. Ein sehr produktiver Vorschlag. Wir brauchen 3 Unterschriften. Entweder Dennis und noch 2 oder Bernd und noch 2. Bernd, soll ich das mal ausdrucken? Fahr dann zu dir oder wir treffen uns irgendwann mal? Wir treffen uns alle in Regensburg. Ach ja. Nee, das ist zu lange. Ja gut, also auf dem Bundesparteitag ist eine Unterschrift drunter auf jeden Fall. Und du fängst schon mal an, Dennis? Ja, ich druck das schon. Ich bereite das schon mal vor. Ich wärme das mal an. Okay, dann können wir jetzt alle wieder ganz weit runter scrollen zu Sonstigem. Ja, da haben wir ein Angebot bekommen der Piraten Berlin. Hallo lieber Vorstand in NRW, ich bin die Koordinatorin des Berliner League of Democracy Squads und ich schreibe euch, um ein Angebot der Piraten in Berlin zu unterbreiten. Ihr habt vielleicht gehört, dass seit einigen Monaten unser Beteiligungstool League of Feedback wieder funktioniert. Wir bieten euch an, auch euren Landesverband eine Unterinstanz einzurichten. Jetzt kommen da so einige Konditionen, wie das zu machen wäre und so weiter und so fort. Ich schubst das einfach mal in die Richtung und vielleicht haben wir ja irgendwie hier schon mal so ein bisschen Diskussion. Anscheinend werden wir das ja wahrscheinlich noch nicht. Wer mag denn was dazu sagen? Auch gerne aussprechen. Stahlraum. Ich mache das mal kurz und schmerzlos. Meine Meinung dazu hat sich seit Jahren nicht geändert. Liquid Feedback erfüllt unsere Ansprüche an Basisdemokratie nicht. Das Tool ist broken by design und ich möchte da keinen Pfennig für ausgeben. Wir hätten hier in NRW sowohl formal wie auch technisch die Möglichkeit gehabt, das zu tun. Keiner hat sich drum gekümmert und da bin ich dankbar für. Danke. Was? Ja, ich bin da anderer Auffassung. Ich denke nicht, dass das Tool broken by design ist, sondern broken by Betrieb gewesen ist. Stichwort Delegation, Superdelegation und so weiter. Ich weiß nicht, wie lange wir noch auf BEO und Konsorten, SMV, etc. warten wollen, auch wenn die Schweizer sich sehr viel Mühe geben, ist da noch kein Datum, kein Zeitpunkt bekannt. Und ich denke, dass ein Liquid Feedback zumindest für die innerparteiliche Diskussion durchaus hilfreich ist. Die Zahl von 30 Euro im Monat stelle ich euch zur Beurteilung anheim. Harald? Ja. Vorgestern war in der VHS Gevelsberg eine Veranstaltung, wo etliche Piraten teilgenommen haben, wo der Beckedahl einen Vortrag gehalten hat und Marina Weißband über ihr Aula-Projekt, was ja auch mit Liquid Feedback läuft. Und ich empfehle einfach jedem, das ist dokumentiert, ich habe jetzt zwar den Link nicht, aber über VHS Gevelsberg findet man den bestimmt, weil es ist auch über einen Stream gelaufen und ist auch aufgezeichnet. Und das war ein sehr guter Vortrag von Marina Weißband zu dem Thema. Und unter anderem, was mich beeindruckt hat, war genau diese Situation zu sagen, das Entscheidende ist doch einfach, natürlich kann man immer seine Stimme delegieren in Liquid Feedback, wenn man sagt, ich vertraue jemandem. Und Vertrauen ist genau das, was wir in dieser Partei brauchen. Und ich kann jederzeit meine Delegation wieder zurückziehen. Also es bedeutet, jeder bleibt immer Herr dieser Dinge. Und es war einfach wunderbar von Marina dargestellt. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, um ein bisschen mehr zu lernen, wie das mit dem Vertrauen geht. Okay, als nächstes hatte ich mich zu Wort gemeldet. Und jetzt bin ich aber, da ist er. Es gibt auf dem Bundesparteitag einen sonstigen Antrag, SO003 von Michael Ebner, der auch Liquid Feedback als Brückentechnologie vorschlägt. Der ist zurückgezogen. Okay, das steht noch nicht so im Wiki, alles klar. Dann der Bernd. Ja, vielen Dank. Also ich kann das nicht beurteilen, ob das Ding Broken by Design ist. Das muss ich so stehen lassen. Dafür würde ich auch zur Not dem Stahlrahmen vertrauen. Womit ich allerdings ein Problem habe, dass wir die Diskussion jetzt wieder anfangen. In Real Life ist eine Delegation das Schlimmste, was es überhaupt gibt, ein Teufelszeug, ja. Aber in Liquid Feedback, also sprich, sagen wir mal, vorm Bildschirm oder im Netz, ist eine Delegation grundsätzlich völlig problemlos. Das ist so anachronistisch, so völlig widersprüchlich wie nur irgendwas. Ich glaube nicht, dass wir die Probleme von heute, die die Partei heute hat, mit Lösungen von vor 5 Jahren oder mit uralt Dingern, die schon lange eigentlich beerdigt sind, lösen können. Von daher finde ich diese ganze Diskussion anachronistisch und überflüssig. Zudem stellt sich mir die Frage, was wir im LV eigentlich damit anfangen wollten. Also wenn du ein, wie auch immer, Meinungsfindungstool oder wie du es auch immer bezeichnen willst, einsetzen willst, dann kann das nur bundesweit laufen. Ich halte das ein Einsatz eines solchen einzelnen Tools nur für einen einzelnen LV für völlig überflüssig. Okay, als nächstes hatte ich dann den Dennis und danach würde ich gern Damen und Herren aus dem Sprechenraum vorkommen. Nee. Warum die nicht? Die Sprechenraum sind schon länger drin, von daher sollten wir die mal vorziehen. Also Dennis und danach Sammy und bestenfalls können das unter sich ausmachen. Ich habe nicht gesehen, jetzt erst da war. Ja, ich hoffe, es gibt jetzt nicht zu viel Echo, weil ich eben, wie gesagt, direkt in den Laptop reinspreche. Also wir müssen jetzt hier nicht über das Delegiertensystem, was das Delegiertensystem vom klassischen zum Liquid Feedback unterscheidet und so weiter. Auch nicht darüber, ob es irgendwie broken by design ist. Also wir führen tatsächlich wieder die Diskussion über das Liquid Feedback. Wir führen tatsächlich sogar wieder die Diskussion über liquide Demokratie, beziehungsweise warum das sinnvoll ist, warum es Superdelegierte, wie es ja immer abwertend genannt wurde, überhaupt gab. Also ich würde das gerne ausprobieren wollen, mal wieder. Ich bin tatsächlich damals eingetreten in die Partei, wo das Liquid schon wieder aus war. So nach dem Motto, also so eine echte Piratenpartei mit einer Liquid Democracy, wie das irgendwie immer versprochen wurde, wie ich auch damals mal das Bild hatte, habe ich tatsächlich nie so richtig erlebt. Das finde ich irgendwie sehr schade. Von daher würde ich das gerne ausprobieren wollen. Ja, wir haben natürlich einen ganzen Strauß mittlerweile an Tools. Einige davon mehr oder weniger gut, einige davon mehr oder weniger ausgereift oder einige davon mehr oder weniger fertig. Also Wortzilla hat die Fraktion eingesetzt, hat auch sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, die wieder zurückgeflossen ist zu den Schweizern und so weiter und so fort. Also das Es geht ja tatsächlich stetig weiter in der Entwicklung und eine Nutzung von Liquid Feedback bzw. von einer verbesserten Version von Liquid Feedback auf diese Software bleibt in ihrer Entwicklung nicht stehen. Hilft uns quasi, also hilft es mir persönlich wieder, liquide Demokratie weiter zu sehen bzw. weiter zu denken. Ich kam aus einer Firma, die haben liquide Demokratie eingesetzt, also tatsächlich das Liquid Feedback. Und das lief ausgesprochen gut in der Mitarbeiterbeteiligung. Von daher würde ich es sehr begrüßen, würden wir das ausprobieren, sollten wir irgendwie mal merken, Mist, es funktioniert alles so nicht und die Leute stellen jetzt ihre Parteiarbeit ein und alles wird sogar noch viel schlimmer, als es ist und der Atomwaffensperrvertrag wird aufgekündigt. Ja, dann können wir das auch kündigen, aber ich würde das gerne einfach wieder ausprobieren und unterstütze das. Sami oder bestenfalls? Hans ist dran. Dankeschön, Namen zusammen. Also Liquid Feedback wieder einführen. Naja, also die Maske war seinerzeit schon echt bescheiden, auch was Diskussionen betrifft. Es war unglaublich anstrengend, weil jeder seinen Salm dazu gegeben hat. Ich kann auch grundsätzlich Bernd und auf dem Stahlrahmen nur zustimmen mit dem, was sie darüber gesagt haben. Plus nach meinem Verständnis immer noch das Manko des delegierten Systems. Ich möchte einfach nur mal vielleicht so einen Perspektivenwechsel. Delegiertensystem oder vielleicht ist es auch interessant, den Leuten mal zu erklären, dass man nicht zu jedem, wovon man keine Ahnung hat, einfach auch nicht unbedingt immer was sagen muss, sondern dass es dann eben vielleicht Leute gibt, denen man dann zuhört, wenn sie was zu sagen haben. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Wie ist denn der Status SMV? Also irgendwie kam das eben mit, keine Ahnung, Österreich oder Schweiz, habe ich nicht verstanden. Ich bin da völlig raus. Aber es gibt, glaube ich, einen Beschluss, dass NRW auch, wenn der Bernd sagt, ein Landestool wäre nicht so sein Ding, aber die SMV ist beschlossen in NRW. Wo sind wir? Darf ich darauf antworten? Ja. Also die SMV, die ständige Mitgliederversammlung, wie du sie ja gerade nennst, ist nicht da. Und das wäre zum Beispiel eine wundervolle Funktion wäre das Liquid Feedback, was natürlich nach diesen Satzungsstatuten, die wir tatsächlich damals aus Berlin zu großen Teilen kopiert haben, möglich zu machen. Etwas anderes ist tatsächlich der BEO, der Basisentscheid Online. Das ist keine ständige Mitgliederversammlung. Das muss man natürlich unterscheiden. In unserer Satzung ist eine SMV eingetragen. Das lässt sich alles auch noch umbauen von der Satzung her, dass da auch gerne ein BEO drin steht. Aber tatsächlich softwareseitig haben wir da nach vielen Anläufen, ich glaube 7 oder so, nach wie vor nichts am Start. Nein. Ja, ich bin kurz vor der Schnappatmung. In Neumarkt sind wir um 4 Stimmen, weil die schon abgereist waren, weil sie es aufgegeben hatten, dran vorbeigeschraubt, sonst hätten wir ihn. Und dann hätten wir ausprobieren können und dran arbeiten und verbessern und sonst was. Ich bin es langsam satt. Lasst es doch uns endlich mal den Mut zusammennehmen und es probieren und daran arbeiten und es verbessern zur Not. Aber ewig diese Bedenkenträgerei und immer nein, doch lieber nicht. Und nee. Ich kann es nicht mehr hören. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Ich unterstütze Liquid Feedback, wo immer es möglich ist, von mir aus auch finanziell. Aber lasst es uns doch bitte verdammt nochmal ausprobieren. Dann haben wir jetzt den Masch, den Dennis und den Stahlrahmen. Ich auch. Du auch. Hinter Masch. Okay. Ja, herzlichen Dank, liebe Marco. Danke auch dir, Sami, für den Beitrag und auch dem bestenfalls herzlichen Dank. Vorgestern hatten wir in irgendeiner anderen Mumble-Geschichte das Thema auch schon. Da hat Bernd sich ähnlich, allerdings in einer etwas despektierlicheren Art und Weise zu Liquid Feedback geäußert. Meine Frage, ich war damals ohne Mikrofon unterwegs, konnte immer nur tippen an Bernd, die da lautete, hast du jemals einen Antrag mitbearbeitet? Lautete die Antwort nein. Insofern, Bernd, ich weiß nicht, ob du weißt, worüber du redest. Das dann aber immer schlecht zu machen und als anachronistisch und was weiß ich, wir führen die Diskussion von vor 5 Jahren. Ja, Gott sei Dank führen wir sie endlich auch wieder. Und wir hätten sie auch vor 4 und vor 3 und vor 2 Jahren intensiver führen müssen. Jetzt gibt es da ein Angebot. Du sagtest, nur im Landesverband kannst du das gar nicht vorstellen. Ich kann mir das sehr wohl vorstellen, weil genau das hatten wir im Landesverband NRW. Neben der Bundesinstanz konnte jeder NRWler auch in der NRW-Instanz mitarbeiten. Und da zum Beispiel ganz lustig über Wahlprogramme und ähnliche Programmanträge diskutieren, abstimmen und sogar selber welche einreichen. Ich fand das eine fantastische Art und Weise. Ich habe das geliebt, weil wir da 12 Monate im Jahr tatsächlich politisch arbeiten konnten. Insofern verstehe ich deine ganzen Bedenken nicht und stelle anheim, dass man sich darüber vielleicht nochmal Gedanken macht. Im Chat steht die Frage, ob da eventuell jemand aus Thüringen hintersteckt. Ich glaube, ich weiß, was damit gemeint ist. Das wäre dann zu klären, um dem Berti da die Antwort zu geben. Ich kann nur Sami wiederholen, warum immer diese Bedenkenträgerei? Das würde uns 30 Euro im Monat kosten, wenn wir auf dieses Angebot eingingen. Wir hätten keine eigenen Hardware- oder eben Manpower-Problematiken. Wir müssten eine Person benennen, die dafür NRW den Admin macht. Das könnte zum Beispiel der Generalsekretär sein, den ich jetzt einfach mal hier ins Spiel werfe, obwohl er noch nicht anwesend ist. Bedenkenträgerei ist eine tolle Sache, haben wir auch eben bei dem Finanzantrag aus Aachen fleißig geübt und sind trotzdem zu einem positiven Beschluss gekommen. Ich hoffe, das schaffen wir auch hier. Also ich ziehe dann zurück, weil Maschert eigentlich schon alles gesagt hat, was ich sagen wollte. Dennis? Ja, wundervoll, eigentlich war mein Beitrag. Aber also ich hörte mal von jemandem, der immer gegen die liquide Demokratie, Entschuldigung, zwischen Computerabstimmungen war, nicht liquide Demokratie, sondern generell gegen Computerabstimmungen. Er sagte, jetzt lasst uns das endlich mal machen, nur damit ich euch zeigen kann, dass es nicht funktioniert. Und auch das, da musste ich sehr herzhaft lachen und sagte, ja okay, dann lass es uns doch auch mal wagen zu sehen, dass es nicht funktioniert, also die gesamte Online-Beteiligung. Und wie sagte Frank Rieger schon mal, er gibt den Piraten eine Chance, wenn sie es schaffen, das mit der Online-Beteiligung endlich in Politik umzusetzen. Und ja, daran scheitern wir vielleicht schon seit einigen Jahren, daran versuchen wir uns auch schon seit einigen Jahren, mehr oder weniger erfolgreich. Aber ich finde das immer noch einen vielleicht ein bisschen romantischen, aber einen sehr schönen Gedanken und auch nach wie vor dafür. Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich entsetzt, auch wenn du sagst, Dennis, du hast es gar nicht mitgekriegt. Es gibt genug Leute, die haben es mitgekriegt. Ich habe es mitgekriegt. Ich habe da mitgearbeitet. Ich habe gesehen, was dieses Tool tut. Beziehungsweise, das geht überhaupt nicht um dieses Tool, sondern es geht um die Idee der liquiden Demokratie. Was es bedeutet, eine Delegation einzurichten, die kein gleichmäßiges Stimmgewicht hat. Das heißt, in einer Delegation, in einem Delegationssystem, so wie wir es jetzt kennen in der repräsentativen Demokratie, da hat jede Delegation das gleiche Stimmgewicht. Das war der ganz, ganz große Punkt bei dem Liquid Feedback, was nicht so war, was nicht funktioniert hat. Das hat von Anfang an nicht funktioniert, das hat bis zum Ende nicht funktioniert. Und ihr habt das alle vergessen. Das zweite war, natürlich kann man Basisdemokratie machen, natürlich kann man Basisbeteiligung machen, wenn man die richtigen Fragen stellt. Auch das ist hinreichend diskutiert worden, immer wieder. Wenn man als Kommission, als ausführende Gewalt, als Fragesteller die richtigen Fragen stellt, kriegt man auch richtige Antworten. Das Liquid Feedback, so wie es konzipiert war und so wie es wahrscheinlich jetzt immer noch konzipiert ist, ist auf eine völlig freie Beteiligung ausgerichtet. Das heißt, jeder kann mitmachen, egal wie viel Ahnung er hat, egal mit wie viel Scheiße er beliebig viele Leute beschäftigt. Dann haben die nämlich auch keinen Bock mehr mitzuarbeiten und sie haben auch gar keine Zeit dafür. Ständige Mitgliederversammlung. Ich möchte mich nicht ständig beschäftigen. Ich möchte mich auch nicht mit jedem Thema beschäftigen müssen und ich möchte das auch nicht delegieren. Ich möchte, dass das von Leuten erledigt wird, die Ahnung haben und die es mir dann erklären und nicht mit so einem Tool. Ich bin echt entsetzt. Darf ich nochmal? Wollte ich gerade fragen, weil dann würde ich erst Mosch und dann dich nochmal dran nehmen. Danke. Ja, ich wollte nur kurz was zu dem Stimmengewicht sagen, Stahlrabe. Das mit dem Stimmengewicht hat insofern natürlich innerhalb von Liquid Feedback Auswirkungen, so man denn mit Delegationen arbeitet. Das könnte man ja noch in Frage stellen, ob wir das tun und wenn ja, in wie vielen Ebenen. Aber das mit dem gleichen Stimmengewicht würde sich ja in dem Moment sofort einstellen, als dass, wenn durch Liquid Feedback zum Beispiel Programmanträge durch sind und in Liquid Feedback von der Gemeinheit für gut befunden wurden, dass sie dann auf einer entsprechenden Parteiversammlung, Mitgliederversammlung auf Landesebene zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Und dann hat natürlich jeder, der seine Stimme abgibt, gleiches Stimmgewicht. Das heißt ja nicht, dass in Liquid Feedback der Antrag beschlossen wird und dann direkt aufgenommen wird. Aber als vorbereitendes Tool, als politische Arbeitsplattform, um zum Beispiel Landesparteitage und deren Entscheidungen vorzubereiten, finde ich sehr gut. Also das mit dem Stimmengewicht stimmt innerhalb von Liquid Feedbacks, was du sagtest, muss aber nicht entscheidungsrelevant werden. Sami und dann der Harald. Ja, ich habe von relativ von Anfang an Liquid Feedback mitgemacht. Das in Berlin und das in bei uns in NRW hatte für beide die Zulassung, hatte bei Bildung bei mir 2 oder 3 Delegationen von Leuten, die mich auch kannten. Ich habe etwas delegiert, wovon ich keine Ahnung habe, an jemanden, den ich kannte und von dem ich wusste, dass es okay ist. In Berlin haben mir so 200 Delegationen auf jemanden nicht gefallen. Das fand ich Wucher und unsinnig, weil der sich ja auch hätte wieder weitergeben können an jemanden, den man gar nicht kennt. Das hätten wir längst geändert. Das hätten wir schon lange, lange ändern können. Dass Leute nicht mitgemacht haben, lag unter anderem daran, dass wir mal eben ganz plötzlich über 30.000 Mitglieder hatten, die alle keine Ahnung hatten, die alle auch gar keinen Bock hatten, die alle mit oder viele von denen mit ihren Partikularinteressen kamen. Insofern haben die sowas gar nicht erst gemacht. Ich möchte es machen, ich möchte es wieder probieren, ich möchte es verbessern. Wir müssen es einfach mal wagen. Kinder, habt doch mal Mut. Danke, Sami. Harald? Also ich denke auch, das Mindeste ist, dass wir das mal ausprobieren, dass wir schauen, wie sich die Usability verändert hat. Es waren früher durchaus Probleme in der Usability. Ich habe selber auch im Liquid Feedback mitgearbeitet. Es gab auch Dinge, die waren mir wirklich zu anstrengend und zu aufwendig. Wenn das jetzt nicht mehr so ist, würde ich es gerne tun. Aber das Ausprobieren kann doch einfach nicht schaden. Also ich finde es sehr schade, dass hier so massiv gegen etwas gesprochen wird, was man in dieser überarbeiteten Form sich noch nicht mal angeguckt hat. Okay, ich hatte mich jetzt auch noch mal zu Wort gemeldet. Also ich habe auch in beiden Liquid Feedbacks mitgearbeitet. Das mit den Superdelegationen habe ich eigentlich nur in den bundesweiten Liquid Feedbacks so mitbekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich sowas jetzt hier im Landesverband wieder ergeben würde. Also das kann ich mir schon rein nicht vorstellen, geschweige denn, dass man da nicht vielleicht auch noch was gegen tun kann. Und ich würde es also auch befürworten, dass wir das zumindest mal wieder ausprobieren. Die 30 Euro sind das Einzige, wo man dann hinterher sagen könnte, okay, das war rausgeschmissenes Geld, ansonsten kann es ja nicht schaden. Lutz und ich übernehmen für ein Jahr. Wird. Jetzt haben wir noch, habe ich eine Wortmeldung von irgendjemandem? Nein, wir haben den Andreas noch im Sprechenraum. Ja, danke. Ich möchte mich auch für Liquid Feedback aussprechen. Ich bin damals in Berlin gewesen, als die Truppe, die das da wieder aufsetzen wollte, sich getroffen hatte in der G9, wo die sich getroffen hatten und darüber gesprochen haben. Und ich habe gemerkt, was da so eine Energie drin steckt. Ich fand das toll. Ich bin erst spät in die Partei eingetreten, das wisst ihr alle. Und dieses Liquid Feedback, Liquid Democracy, das hatte so eine gewisse, für ein Außenstehen, so eine gewisse Mystik. Das war eines der Versprechen der Piratenpartei, ja, anders zu machen Dinge. Und die Piratenpartei hat ganz viele Dinge im Grunde versprochen. Und sie hat ganz viele Dinge nicht gehalten. Und das ist schade. Und ich bin der Meinung, wir sollten das jetzt einfach tun. Es gibt eine Möglichkeit. 30 Euro ist nix, ehrlich gesagt, darüber zu diskutieren. Über das Geld lohnt sich gar nicht. Und dieses Ding ist verändert. Das ist nicht mehr das Liquid Feedback von 2007 oder was weiß ich was. Und deshalb macht das. Nicht diskutieren, machen. Nicht labern, machen. Das war unser Slogan. Und wir zerlabern viel zu viel. Sorry. Danke. Danke dir. Dennis. Bernd, ich direkte Ansprache mal. Bernd, wir waren doch damals Versammlungsleiter auf dem Landesparteitag in Berlin. Ich glaube, wir waren sogar zweimal, oder? Nee, wir waren einmal, aber das ist auch schon eine Weile her. Genau, das ist schon eine Weile her. Und du weißt ja noch, die Berliner zum Beispiel, die Berliner Piraten, die haben keine Antragsfrist zum Beispiel, ne, was ja auch irgendwie so ein schon eine sehr interessante Konstellation ist. Aber die haben auch vor allen Dingen all ihre Anträge vorher im Liquid irgendwie bearbeitet, ausgearbeitet und so weiter. Und ich weiß noch, wo wir beide da wirklich mit offenen Mündern teilweise standen und dachten, meine Zeit, was für eine einerseits lebhafte Diskussion, kein Streit, stets eine Diskussion und welche eine fachliche Tiefe, weil eben viele Leute sich schon vorher wirklich Gedanken machen konnten. Ja, das sind natürlich politische Diskussionen, Schön wäre das natürlich, wenn wir das jetzt auch auf unsere kommunalen Ebenen vielleicht ein bisschen spiegeln könnten, in Bezug jetzt auf kommunalen Wahlkampf in Zukunft. Aber da habe ich sehr, sehr gut die großen Vorteile gesehen, beziehungsweise die Teile gesehen, wenn es wirklich gut funktioniert. Und das hat es damals in Berlin sehr gut, bis irgendwie, ja, ich glaube, aus Datenschutzgründen das Ding dann ausgemacht werden musste. Diese Bugs hat man ja mittlerweile gefixt. Und auch hier, die Software entwickelt sich ja weiter. Und mit der Entwicklung einer Partei kann sich auch eine Software weiterentwickeln und umgekehrt. Wir spiegeln das zurück. Darf ich antworten, weil der Roni hat mich auch persönlich angesprochen. Aber selbstverständlich. Dankeschön. Also Leute, ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn man anderer Meinung ist, dass man hier auf einmal unter Druck und unter Feuer gesetzt wird. Das finde ich zumindest mal eine sehr merkwürdige Entwicklung. Normalerweise sind wir auch eine Partei, wo man durchaus auch andere Meinungen äußern darf. Ja, wär mir neu, wenn sich das auf einmal geändert haben sollte, so über Nacht. Was ich als kausalen Zusammenhang nicht so ganz hinkriege oder nicht so ganz hingekriegt habe bisher, Dennis, ist die Tatsache, dass die kurze Antragsfrist der Berliner ursächlich mit Liquid Feedback dort in Berlin zusammenhängt. Und ja, wir haben das überarbeitete oder ein neues System oder wie auch immer mir das damals vorgestellt wurde, gesehen, das dann aber auch gleich wieder eingestampft wurde. Jetzt sagst du, das sei aus Datenschutzgründen passiert, okay, sei es drum, was auch immer. Um das hier mal klar zu sagen, ich stehe einer Mehrheitsentscheidung nicht im Wege. Ich habe nur meine eigene Überzeugung, was die Grundproblematiken innerhalb dieser Partei oder innerhalb von Wahlergebnissen etc. angeht. Und die sehe ich nun mal diametral anders. Ich glaube, Liquid ist vielleicht noch nicht tot, aber es riecht schon sehr muffig. So, und ich glaube einfach nicht, dass das unsere Probleme löst. Wir kaprizieren uns jetzt hier wieder auf irgendeine Tool-Diskussion und sind der Meinung, ja, das war der Grund, wir hatten kein Liquid, deswegen sind wir überall abgekackt. Es liegt nicht an 30 Euro. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es Kräfte bindet, dass es Energien bindet, dass es möglicherweise einen Fokus auf Dinge verschiebt oder auf einen Bereich verschiebt, der nochmal die Kräfte zerfasert. Aber ich kann mich auch irren. Ich sage nicht, dass ich Recht habe und ich sage nicht, dass das so sein wird. Ich kann mich durchaus auch irren. Grundsätzlich habe ich auch nichts gegen Ausprobieren. Nochmal, ich stehe mehrheitlichen Entscheidungen da auch nicht im Wege. Ich zweifle nur dran, dass das die Wurzel des Übels war. Dann habe ich den Masch nochmal. Ja, Bernd, da du ja gerade gesagt hast, dass du unter Feuer geraten bist und das ungewöhnlich ist und nicht Usus ist, möchte ich nur wiederholen, im Wortlaut habe ich eben gesagt, dass ich dir anheimstelle, deine Entscheidung nochmal zu überdenken. Ich habe deine Entscheidung damit oder deine Auffassung damit nicht in Frage gestellt. Natürlich akzeptiere ich sie. Ich würde dich trotzdem bitten wollen, im Sinne der Sache, dann nochmal drüber nachzudenken, nachdem du vielleicht heute, vielleicht aber auch in anderen Gesprächen in der Zukunft, wenn wir uns sehen, dich da nochmal von den damaligen Tatsachen dir nochmal Bericht erstatten lässt, statt auf, ich werde jetzt nicht wieder persönlich werden. Ich würde gerne mit dir darüber reden. Kein Problem. Der Andreas ist noch im Sprechenraum, du wolltest nochmal was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen, und zwar der Bernd brachte ja gerade wieder diesen Spruch, keine Tool-Diskussion. Ich muss leider sagen, ich höre das von verschiedenen Stellen und in verschiedenen Runden, in verschiedenen Gegebenheiten immer wieder, seit ich in der Partei bin, keine Tool-Diskussion. Gleichzeitig haben wir Tools, die alle im Grunde uralt sind. Für die Partei der Digitalisierung ist das eigentlich ein Trauerspiel. Und jetzt gibt es Leute, die haben sich hingesetzt, die haben da Energie reingesteckt, etwas zu verbessern, was zu einer Zeit mal, ich sag mal, inadäquat war. Und ich denke, wir müssen diese Tool-Diskussionen führen. Die sind wichtig, weil die Tools verändern sich schneller als alles andere heutzutage. Und wenn wir auf unseren alten Tools immer sitzen bleiben, weil wir nie eine Tool-Diskussion führen, dann wir werden sowas von abgehängt, ja. Ich glaube, dass wir da ganz schnell was dran tun müssen, und ich denke, dass das hier eine Chance ist, die man nutzen sollte. Dennis und danach Stahlrabe. Ja, erstmal als Disclaimer, Bernd, ich wollte dich doch gar nicht persönlich angreifen, sondern ich habe doch nur darauf referenziert, als wir doch mal Versammlungsleiter waren. Auch hier vielleicht wieder die Überdenkung der Entscheidung. Ja, Andreas hatte sehr schön gesagt gerade, keine Tool-Diskussion. Das ist quasi immer so dieses Schreckgespenst, was durch die Piratenpartei geht. Wenn man sich eine Tool-Diskussion führt, dann führt man keine andere mehr. Und das war tatsächlich häufig wohl in der Vergangenheit so, dass man sich eben sehr gerne über Tools unterhalten hat und wenig über den Inhalt, was die Tools eigentlich bezwecken sollten, beziehungsweise welches Problem man im Kern damit eigentlich angehen wollte. Obwohl man natürlich auch von Zeit zu Zeit über Software sprechen sollte, vielleicht auch Tools verwaltungstechnischer Sache, beziehungsweise wie diskutieren wir im Allgemeinen, also wir, die Piratenpartei, welche Tools, also Parteitag ist ja auch ein Tool, setzen wir denn ein, und von daher ist natürlich eine Tool-Diskussion immer wieder für die Selbstreflexion angebracht, und von daher muss diese Diskussion auch von Zeit zu Zeit geführt werden, und das auf jeden Fall. Jetzt hatte ich aber eigentlich noch einen Punkt, und den habe ich jetzt von total vielen Erzählen vergessen. Tut mir leid, vielleicht schreibe ich mir nochmal drauf. Kausaler Zusammenhang. Vielleicht war es der. Nee. Na gut. Okay, dann habe ich den Stahlrahmen als nächstes und danach den Bestenfalls und den Markus. Ja, da möchte ich nämlich genau mal ein Missverständnis aufklären, Dennis. Ein Parteitag ist kein Tool. Ein Parteitag ist ein Organisations- oder Strukturelement. Und ein Tool, die Piraten seit 5 Jahren vor vier bis fünf oder sechs Jahren sind die Piraten immer der Meinung gewesen, sie können strukturelle Defizite in einer Organisation dadurch ausmerzen, indem sie nur das richtige Tool auswählen. Und genau das ist der Trugschluss, und das auch zu Andreas. Wir wollen nicht deshalb nicht über Tools reden, weil wir Tools verabscheuen oder weil wir technikfern sind, sondern weil Tools keine Probleme lösen. Die Probleme, die liegen tiefer. Und wenn man die Organisationsprobleme und sich gelöst hat und sich darüber Gedanken hat, wo man überhaupt hin will, was man überhaupt erreichen will, wie möchtest du Basisbeteiligung umsetzen, wie möchtest du das strukturieren, wie willst du Mitarbeit strukturieren, wie willst du eine Diskussion strukturieren, dann kann man sich über ein Tool unterhalten. Und solange wir diese Hausaufgaben, und die haben wir seit 5 Jahren nicht gemacht, solange wir die nicht gelöst haben, brauchen wir keine 30 Euro, da brauchen wir auch keine 30 Cent in sowas zu investieren, weil es bringt uns keinen Schritt weiter. Bestenfalls Markus. Wer war zuerst? Der Markus. Ja, ganz kurz. Selbst die Linke kriegt einen Basisentscheid hin. Zwar mit Urwahl, aber sie kriegen es hin. Wir nicht. Und jetzt möchte ich eine Sache noch von Schmidt Lepp mal zitieren. Der hat gesagt, auf einem Bundesparteitag: ich möchte eine Basisbeteiligung haben, eine SMV, ob mit Word oder Excel, scheißegal, machen. Danke. Danke. Bestenfalls. Ja, ich wollte auch nur zwei Dinge noch kurz anmerken. Also Tool-Diskussion finde ich extrem wichtig, und letztendlich werden sie halt oftmals an falscher Stelle geführt. Aber hier an dieser Stelle finde ich sie schon mehr als wichtig. Und zweiter Punkt ist, ich finde, dass Liquid Feedback, also so wie ich es erlebt habe, halt auch ein unglaublicher Zeitfresser, es ist eben schon mal so ein bisschen gefallen, aber ich kann es nur wirklich bestätigen, es ist ein unglaublicher Zeitfresser auch. Und die Ergebnisse sind halt eben auch, hat also im Zweifel wenig mit Basisbeteiligung zu tun. Damit bin ich durch. Okay, danke. Dennis, du hattest nochmal eine Wortmeldung, ne? Genau, ich hatte noch mal eine Wortmeldung. Ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Bernd sagte es auch vorhin, Stahlrabe genauso, dass wir natürlich sehr fundamentale Probleme haben. Und das stimmt natürlich. Gebe ich euch vollkommen recht. Und ein Liquid Feedback wird nicht das sein, was es jetzt lösen wird. Also wer der Meinung ist, okay, jetzt haben wir Liquid, Hand in die Tasche, beziehungsweise Hand in die Hose und los geht's, jetzt kann ich mich zurücklegen. Das wird es natürlich nicht sein. Ich sehe tatsächlich ein Liquid Feedback eher darin, weil Diskussion, bestenfalls hatte es gerade als Nachteil genannt. Ich sehe es so, weil eben eine Diskussionsgeschwindigkeit wesentlich erhöht werden kann, vielleicht auch schneller eine Entwicklung stattfinden kann, statt eben vielleicht einmal im Jahr zu einem Bundesparteitag zusammenzukommen, um dann über politische Positionen zu sprechen, oder einmal im Jahr zu einer Marina zu kommen, oder einmal im Jahr zu einem Tag der politischen Arbeit. Das sind Frequenzen, die sind sehr hoch. Das sind auch Frequenzen, die wurden uns eigentlich nicht gerecht. Und das ist eigentlich auch viel zu langsam für eine politische Entwicklung einer gerade jungen Partei und auch gerade einer Partei, die sich ein Themenfeld auf die Fahne geschrieben hat, welches gerade sehr schnellen Frequenzen unterliegt. Die Entwicklung ist gerade schneller, beziehungsweise auch sogar die Entwicklung in der digitalen Politik, in der Netzpolitik, ist gerade schneller, als wir quasi handeln können. Und wir schaffen es noch nicht mal, Argumente zum Reagieren aufzustellen, aber eigentlich sollten wir agieren. Und ich hoffe, dass eben ein Liquid Feedback uns dazu eben das Werkzeug, das Tool in die Hand gibt, womit wir so etwas schneller bestreiten können. Natürlich müssen wir das dann auch wieder erneut lernen, weil das sehr lange her ist. Dann habe ich hier den Marsch als nächstes und die Sami nochmal im Sprechenraum. Ja, der Bestenfalls sagte gerade, Liquid Feedback sei keine Basisbeteiligung. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich 2011 und 2012 als junges, neues Mitglied Liquid Feedback bedienen und benutzen lernte und mich da sehr wohl gefühlt habe und da durchaus die programmatische Entwicklung, die dort abgebildet wurde, genossen habe. Dann hast du gesagt, das sei so zeitintensiv und zeitfressend bestenfalls. Kann ich leider auch nicht bestätigen, weil ich muss ja nicht alles und jedes, was Liquid Feedback da thematisch anbietet, nachvollziehen und mitmachen. Ich kann mich aber auf die Dinge konzentrieren und applizieren, von denen ich meine Ahnung zu haben. Und insofern kann ich meine Zeit da durchaus sinnvoll einteilen. Also beide Argumente kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Dann, Sami? Oh, entschuldige, unsere Tochter ist gerade reingekommen. So, ich sage jetzt etwas zum letzten Mal heute. Ansonsten werde ich natürlich nicht aufhören. Erstens entschuldige ich mich, sollte ich irgendjemandem auf die Füße getreten sein. Das wollte ich natürlich nicht, auch wenn ich es manchmal möchte. Aber wir diskutieren jetzt wieder über Jein und ja doch und doch vielleicht nicht und lieber nicht und jeder sagt, der es nicht will, sagt irgendetwas dazu, wo ich dann das Gefühl habe, der hat sich mit dem, was jetzt ist und mit dem, was war, nie ernsthaft beschäftigt. Und insofern bitte ich doch einfach mal darum, lasst es, und das mit den 30 Euro war ernst gemeint, aber auch wenn nicht, lasst es uns doch einfach probieren, bitte. Lasst es uns doch einfach mal machen. Wir sind die Partei, die mal gut waren, weil sie mutig waren, weil sie gemacht haben. Und dass man damit mal auf die Schnauze fallen kann, ist lange nicht so schlimm, wie auf die Schnauze fallen, weil man nichts tut. Und deswegen riecht nämlich nicht Liquid Feedback bald muffig, sondern die Piraten. Das ist meine ganz ehrliche und ernsthafte Meinung dazu. Und das betrifft ganz, ganz vieles. Und das werde ich auf dem Bundesparteitag genauso sagen. Wir müssen endlich mal wieder ein bisschen Mut haben und nicht Mut zu blöden Aktionen wie Scheißhaufen verteilen, aber Mut, was auszuprobieren, Mut, wieder weiterzuarbeiten, Mut, was Neues zu machen. Einfach nur wieder Mut. Und ich bitte sehr darum, macht doch hier einfach mal Schluss mit diesem ewigen Bedenkenträgerei und diesem war so und war nicht so. Macht es einfach, bitte. Ich habe jetzt hier noch eine Wortmeldung vom Masch. Ich habe aber auch so langsam das Gefühl, Sami hat es eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass schon so ziemlich alles gesagt ist. Ich habe mich auch gefreut, dass viele aus dem Zuhörerraum ihre Meinung gesagt haben. Ich würde gerne noch einmal antworten, bitte. Ja, okay. Dann wäre der Masch jetzt nochmal dran und danach der Bestenfalls. Und dann würde ich vorschlagen, formulieren wir einen Antrag als Vorstand und nehmen das dann einfach mal mit in Umlauf und gucken, was dann rauskommt. Masch. Ja, danke. Natürlich ist noch nicht alles gesagt worden und lange noch nicht von jedem. Ah, Scherz beiseite. Sami, ich nehme dich beim Wort. Du hast eben gesagt, die 30 Euro waren ernst gemeint. Du hattest aber von 360 Euro gesprochen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ein Punkt, den sogar ich gegen Liquid Feedback sehe, ist natürlich, dass dann in Anführungszeichen die Offliner, Abführungszeichen, natürlich Gründe haben zu sagen, wir werden nicht beteiligt. Auch das will der Vollständigkeit halber an dieser Stelle hier genannt werden. Und der Antrag, den wir formulieren, liebe Vako, der sollte natürlich auch bedingt formuliert werden, was Machbarkeit und andere Hintergründe anbetrifft, weil wir da auch ein bisschen durchaus in die eigene Pflicht genommen werden. Das hatte ich ganz am Anfang der Diskussion kurz angesprochen, welches unsere Aufgaben dabei sein werden. Wie Sami schon sagte, einfach mal machen. Und zwar nicht das Mal nicht gemeint von wegen, man denkt nicht drüber nach, sondern einfach mal machen im Sinne von, das ist eine Chance, lass sie uns nutzen. Danke, Masch. Ich glaube, du wärst auch prädestiniert, um so einen Antrag zu formulieren. Dann haben wir den besten Fall. Es kamen eben zwei Argumente so nach dem Motto oder Unverständnisse in Sachen, wo denn meine Kritik in Sachen Liquid Feedback liegen. Also ich möchte nur zwei Beispiele daraus benennen, aus dem, was ich erlebt habe, von wegen, man muss sich nicht an eine Diskussion beteiligen. In der Gesundheitspolitik, in der ich unterwegs bin, wie ihr wisst, gab es einen Superdelegierten, der hatte 1000 Delegationen. Und wenn der abgestimmt hat, dann war das Ding durch. Das ist so der eine Punkt. Und da erübrigt sich eigentlich auch jede Diskussion. Also entweder sprichst du gleich mit ihm oder du entscheidest da nicht mit. Des Weiteren Diskussionen, es kann jeder an der Diskussion teilnehmen. Und es gibt da kein Bewertungssystem. Also das bedeutet, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel selber ein Ding da reingebastelt hat oder sich für eines interessiert und will da mitmachen, dann musst du dich da durch Sachen durchlesen. Das ist, also für mich war es ein Horror und es hat halt wirklich viel Zeit gefressen. Wie gesagt, es wäre interessant, da ein Wertesystem zum Beispiel mal einzuführen, welche Diskussionsbeiträge wichtig und nicht wichtig sind, nur mal so als Idee. Und ich kann nur empfehlen, bevor man sowas einfach wieder auf die Leute loslässt, holt euch doch mal Fachleute, seid doch mal was professioneller und lasst euch doch mal beraten. Und meine letzte und wirklich entscheidende Geschichte ist, wo kommt das Ding her? All dieweil, es gibt da ein Liquid Feedback und ich habe mir sagen lassen, das kommt aus einer verdammt rechten Ecke. Also ich glaube, wenn es wirklich aus einer ganz rechten Ecke kommen würde, dann hätten die Alarmsignale der einiger Berliner Piraten, die wahrscheinlich sogar feiner sind als sie meinen, schon sehr, sehr laut Alarm geschlagen. Also das mit der Herkunft bestenfalls hatte ich ja eben auch schon ganz kurz angesprochen, weil das im Patchchat ja auch schon angesprochen worden ist. Das wäre natürlich im Vorfeld zu klären. Auch die Frage der Superdelegierten wäre zu klären, ist das einstellbar oder nicht? Wie stellen wir uns das vor? Insofern hoffe ich, dass wir diese, wie soll ich sagen, Rüge, die du dem System aussprichst, dann gar nicht mehr wahrnehmen müssen. Bernd. Ich wollte eigentlich auf Sami antworten, aber ich schenke mir das und ihr das und uns allen das. Ich ziehe zurück. Okay, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann, Marsch, würdest du das so mal in die Hand nehmen? Ja, aber ich halte das für ausreichend, bedenkenswert, als dass wir das jetzt nicht hier während der Sitzung machen sollten, sondern vielleicht im Nachgang, wenn wir hier aus dem Auditorium und aus dem Vorstand das Go kriegen, das sinnvoll zu machen, mit den Einschränkungen, die hier heute auch zur Sprache gekommen sind, dann sollte das, ich sag mal, bis zum Wochenende formuliert sein, eventuell noch mit Rückfragen an die anbietenden Menschen, sodass wir das zum Beginn der nächsten Woche dann im Umlauf beschließen können. War das ein versteckter Antrag auf ein Meinungsbild? Ja. Oh, okay. Wäre das richtig formuliert mit machen oder nicht machen? Ja. Harald? Wir haben 20 Leute, wir sollten auch über den Vorstand hinaus die Zuhörer mit einbinden. Also ich bin dafür, machen. Marie? Auf jeden Fall machen. Marsch? Keine Frage, machen. Wer aus dem Zuhörerraum abstimmen möchte, der müsste dann einmal zum Sprechen hochkommen. Dennis? Ich bin dafür. Sarah? Dagegen. Ja? Es tut mir leid, dagegen. Ich bin dafür und im Sprechenraum Sami? Dafür. Andrea? Lutz auch dafür? Dafür. Bertram? Dafür. Besten. Dirk? Ich bin auch dafür. Markus? Dafür. Okay, Sprechenraum ist auch durch. Masch, das reicht dir als Meinungsbild? Also ich habe jetzt mitgenommen, dass aus dem Vorstand bis auf 2 dafür gestimmt wurde und aus dem Zuhörerraum beziehungsweise dann aus dem Sprechenraum Ich habe jetzt nur eine Gegenstimme gehört, aber ich glaube 6 Pro-Stimmen. Mhm. Wenn wir dann einen Umlaufbeschluss im Vorstand nach Ausformulierung treffen würden, würde ich das Votum des Vorstandes und der Zuhörerschaft heute positiv sehen und dass wir das dann machen sollten. Okay, prima. Dann ich finde das übrigens fantastisch, könnten wir öfter mal machen, die Zuhörer einfach mal mit hochzuholen zum Abstimmen für Punkte, die sicherlich uns alle betreffen. Ja. Nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein Ticket unter sonstiges Plakate für Museen. Ein Georg bittet darum, ihm Plakate zuzuschicken aus unserem Landtagswahlkampf, aus dem Bundestagswahlkampf, sofern wir eigene gemacht haben, und zwar für das Deutsche Historische Museum in Berlin und das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Er möchte jeweils 3 Stück haben. Ich glaube, wir haben, was die Landtagswahl angeht, die Plakate des Landesverbandes noch vorrätig und können da liefern. Ist das richtig? Also ich glaube, dass ich alle Motive noch einige Male vorrätig habe, ja. Dann müssten wir halt an unsere Mitglieder weiterleiten, dass sie ihre Direktkandidatenplakate oder eigene Plakate, die sie im Wahlkampf gemacht haben, dort auch hinschicken können, beziehungsweise beim BPT abgeben können. Moment, wollte der jetzt jedes Motiv haben aus diesem Landesverband? Ja, jedes Motiv, was irgendwie auch an Laternen gehangen hat, soll auch in diese Museen. Inklusive Direktkandidatenplakate. Krass. Ich lese das hier nochmal vor. Möchte er haben bis zum 31.10. entweder in die Flugstraße 9a in Berlin, also die Bundesgeschäftsstelle, oder man kann es an Andreas Schramm auf dem BPT übergeben. Soweit so gut. Dann würde ich das einfach mal über die NRW-Info schicken. Ja, ich schlage vor, dass wir den Georg auch nochmal befragen, in welcher Form, in welcher Häufigkeit, welcher Dauerhaftigkeit die Dinger dann tatsächlich in den von ihm genannten Museen zu stehen kommen. Nein, die gehen da ins Archiv. Und in welchem Kontext die dann da gezeigt werden oder ob die nur eingelagert werden. Die werden eingelagert. Und er hatte mich bei der Marina Kaspedorf angesprochen. Ich habe ihn da falsch verstanden. Ich hatte gehört 2. Ich hatte von der Marina Kassel jeweils 2 von den Motiven vom Saarland mitgenommen. Und die habe ich auch noch bei mir stehen. Die bringe ich dann mit nach Regensburg. Und dann müssen die halt noch eins nachliefern. Ja, sorry, wenn ich da reingehe direkt, Harald. Rein eingelagert werden kann ja auch nicht Zweck der Veranstaltung sein. Die werden ja sicherlich eingelagert, um zu irgendwelchen Momenten, Zeiten, Anlässen hervorgeholt zu werden. Kannst du da auch was zu sagen? Also es gibt Sonderausstellungen, wo dann auch Dinge gezeigt werden, aber das ist ähnlich wie die Deutsche Bibliothek in Leipzig. Die sammeln einfach alle Druckwerke, die in Deutschland erscheinen. Also jedes Buch, jede Broschüre sammeln die, um sozusagen die Möglichkeit Arbeit den Wissenschaftlern eben sozusagen einen vollständigen Überblick geben zu können für das, was dann den jeweiligen Wissenschaftler interessiert. Das ist, glaube ich, der Hauptanlass. Okay, danke. Gut, dann nochmal die Frage. Ich schicke das dann einfach so auch über die NRW-Info, damit auch alle, die Direktkandidatenplakate angefertigt haben, Bescheid wissen. Gut, richtig so? Macht Sinn, ja. Prima. Sonst haben wir nichts mehr im Pad stehen. Ist hier noch spontan jemand? Der Bernd hat eine Wortmeldung. Ja, danke, Marco, vielen Dank. Könntest du mir einen Gefallen tun, bitte, dass du die Isan noch bezüglich ihrer Meinung, was dieses Liquid-Feedback angeht, nochmal einholen, bitte? Sorry, dass ich den alten Punkt nochmal aufreiße, aber ich denke, so viel Zeit sollte sein. Isan, Asche auf mein Haupt. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ich bin jetzt beleidigt. Also ich finde auch machen. Okay, danke dir. Gut, wenn wir sonst nichts mehr haben unter sonstigem, dann würde ich die Sitzung schließen um 22. Andreas ist noch im Sprechenraum. Hat er noch was? Ja, ich bin zu den Plakaten ins Sprechen gegangen. Sorry. Und zwar, wir haben ja noch den 5-Meter-Andro. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den nochmal irgendwo aufhängen, halte ich für äußerst gering. Daher die Frage, ob man den nicht auch zur Verfügung stellen sollte für diese ja möglicherweise museale Ausstellung. Ja, die Frage ist, wo ist der gelagert und kann der mitgenommen werden nach Regensburg? Und wenn der Georg oder der Andreas Schramm dann sagen, nee, ist nicht, tut nicht Not, dann können wir wieder mit zurücknehmen. Aber die Frage ist tatsächlich, wo ist der gelagert und kriegen wir den mit nach Regensburg? Der ist in der LGS und ich bin dagegen. Ich denke, dass wir ihn schon noch einsetzen können. Also, wie gesagt, ist in der LGS halte ich jetzt auch nicht für unbedingt sinnvoll. Soweit ich jetzt hörte, ist das ja sowieso nur eingelagert und gar nicht in einer großen Ausstellung, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Und das Ding ist echt groß und schwer. Ich glaube nicht, dass er sich darüber freut, wenn wir ihm da so ein fettes Teil mitgeben. Ja, sehe ich ähnlich. Zumal es tatsächlich wirklich um eine Archivierung geht, wo man vielleicht in Jahrzehnten nochmal darauf irgendein Historiker zurückgreift, welche Parteien einfach damals angetreten sind oder mit welchen Themen, aber ansonsten halt mit den Dingen nichts passiert, sondern sie vergammeln letztendlich in den Kellern der Museen. Sonst noch Meinungen dazu? Okay. Niemand im Sprechenraum, keine Wortmeldung. Ich schließe jetzt die Landesvorstandssitzung um 22.14 Uhr. Bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen und Kolleginnen und bei allen Zuhörern. Die nächste Sitzung ist am 26.10. wie immer um 20.30 Uhr im Mumble NRW. Dankeschön. Danke auch allen Zuhörern und allen, die mit das mitreden. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.